unsere Welt gibt seit vielen Jahren. Doch zu spät hat man erst erfahren, dass es nicht so weitergehen kann. Schaut euch diesen Rückwärtser an. Der Wissenlos wird die Welt geschenkt. Macht so weiter, dann seht ihr wieder senden. Sag ein letztes Mal auf Wiedersehen. Sag ein letztes Mal auf Wiedersehen! Wälder sterben durch sauren Regen, all das werden wir jetzt erleben. Das Wasser verseucht, die Regierung ist am Sack und schon wieder eine Lichter ab. Und ein Staat, wohin sehen wir dann? Tödlichen Industrieabgas und Wald. Letztes Mal auf Wiedersehen, sag ein letztes Mal auf Wiedersehen. Niemand wird uns wiedersehen, sag ein letztes Mal auf Wiedersehen, sag ein letztes Mal.